Knabe? Herr Professor, ich bin es wieder. Die Stimme. Haben Sie schon das Lied gehört? Was kommt denn da? Mit Blaulicht und Sirenen. Der Nazi-Jäger Nummer 1. Ein Traum der rechten Szene. Professor Knabe, großer Held. Er ist der klügste Polizist der Welt. Professor Knabe, der schläft nie. Das Genie der Strategie. Mit Jagd sind weisen Knaben gegen ihn. Er ist der Schrecken der Unterwelt, der Sherlock Holmes von Groß-Berlin. Professor Knabe, großer Held. Er ist der klügste Polizist der Welt. Professor Knabe, der schläft nie. Das Genie der Strategie. Gestatten Sie mir einen Hinweis. Gerade die Hammerskins haben eines der übelsten CDs rausgebracht. Mit dem Brandenburger Tor und von der Musikgruppe Deutsch Stolztoll. Und haben auf der Rückseite das SS-Hakenkreuz und ihre Symbole aufgebracht. Also man sieht also auch, wie organisiert und wie festgefestigt diese Gruppierungen sind. Bei Interviews im Fernsehen zeigt er, was in ihm steckt. Wir fühlen uns fast erschlagen von seinem Intellekt. Professor Knabe, großer Held, er ist der klügste Polizist der Welt. Professor Knabe, der schläft nie, das Genie der Strategie. Des Gesetzes, Justitias Reusers Sohn. Er ist das grüne Superhit. Kindische Prävention. Professor Knabe, großer Held. Er ist der klügste Polizist auf der ganzen Welt. Professor Knabe, er schläft nie, er das Genie der Strategie. Professor Knabe, großer Held, er